Da kommt das Titel, also Heidi, und ich glaube, es war so ein Jodeln oder sowas, halt jemand, der da singt. Und es wurden halt die Alpen gezeigt. Es war mal ein schöner sonniger Tag auf den Bergen in der Schweiz. Und wir durften reinkommen in ein Schlafzimmer, um die kleine Heidi kennenzulernen. Sie steht jeden Morgen auf und lebt ihr freies Leben mit ihrem Großvater auf den Bergen. Sie lacht, sie macht sich hübsch und sauber und sie bekommt Frühstück von Opa. Sie haben ein schönes, einfaches, aber warmes Haus zusammen. Heidi Heimat, Hörspiel von Robert Schön. Als ich Heidi das erste Mal sah, hat den Film mich sofort mitgenommen. Ich war kein Zuschauer mehr. Ich habe mit Heidi mitgespielt. Das Leben auf Großvaters Alm, Heidis Welt in die Berge. Wenn Heidi begleitet Peter und seine Tiere das erste Mal in die Berge und ist von der Schönheit der Landschaft begeistert. Heidi liebt einfach die frische Luft, die schöne Aussicht auf die Alpen und das Spielen mit den Geißen. Heidi fühlte sich in den Alpen sehr glücklich. Der Großvater, der wird beschuldigt, ein Feuer gelegt zu haben. Und dabei sind zwei Menschen gestorben. Einmal die Tochter und der Schwiegersohn, glaube ich. Die Mutter von Heidi und der Vater. Aber wenn er diesen Scheiß gebaut hat, dann, ich finde, die Dorfbewohner normal, dass sie ihn aus dem Dorf geschickt haben. Aber wenn sie haben von ihm distanziert, aus Ungerechtigkeit, dann werde ich diese Seite ganz mit anderen Augen sehen. Und das zeigt der Film nicht. Der Großvater wurde von der Gesellschaft so abgestoßen. Und er hat sich zurückgezogen. Er hat sich auch fremd gemacht. Er hat niemand vertraut. Er hat kein Vertrauen mehr. Und Heidi war das Einzige, was er hatte. Dann hat der Großvater die Heidi großgezogen, von 8 Jahren. Ja, sie ist ja alt, 8 Jahre alt. Also Heidi eigentlich war schon glücklich mit dem Großvater. Heidi hat noch keine Ahnung davon. Sie beschäftigt mit ihrer Kindheit und der kleine Peter. Die Heidi ist gegangen mit Geist Peter, glaube ich, ins Bergen, dann kamen die zurück. Ah, die Tante aus Frankfurt ist da. Und in dem Moment hat schon der Opa mit Tante Dete über Heidi gesprochen. Der Opa sieht nicht glücklich aus, dass die Tante da ist. Er weiß, warum ist sie da. Die haben sich gestritten, wo der Opa gesagt hat, das Mädchen gehört nicht in große Stadt. Der Opa ist stark, ein sehr starker Mann. Das ist nicht so einfach, den Opa zu überzeugen. Und die Tante hat vorgeschlagen, Heidi nach draußen zu begleiten. Aber eigentlich hat sie ohne Erlaubnis des Großvaters Heidi mitgeschnappt. Sie sagte Heidi, weißt du was, ich habe eine Idee. Du sollst einfach mich besuchen. In Frankfurt. Wo Heidi gesagt hat, müssen wir das nicht den Opa Bescheid sagen? Die sagt, nein, bestimmt nicht. Ist alles in Ordnung. Ja, kleines Kind, naiv. Kleines Kind, sie wusste auch nichts. Also sie wusste eigentlich nicht, was die Tante geplant hat und ist einfach mitgefahren. Mhm. Die hat ihr auch versprochen, dass wenn es ihr nicht gefällt in Frankfurt, dass sie zurück darf. Und ich fand eigentlich, dass sie gekidnappt hatte, wie sie Kinder geklaut hatte. Was ich mir traurig über, dass die Opa allein war und dass er hinter sie ging laufen. Armer Mann. Heidi war seine Hoffnung. Heidi war die einzige Gesprächspartnerin. Heidi war, ich glaube, ein Teil seines Lebens. Das ist ein Teil von mir, das weg ist. Ohne Heidi, ich existiere nicht mehr. Mit wem werde ich noch mal reden? Es gab bei uns Diktatur und wir waren ein bisschen so nicht einverstanden. Wir haben protestiert und aus dem Grund wurden wir irgendwann verhaftet, dann mussten wir ohne unsere Wille wie Heidi das Land verlassen. Das stimmt. Ich bin weg von meiner Heimat. Ich bin in Deutschland. Hier gibt fast alles. Ich kann gut schlafen. Es fehlt mir nichts. Frankfurter Dom. Stadt, keine Berge mehr. Heidi geht mit der Tante in Wohnzimmer rein und sieht sofort die Lehrerin und die Clara. Nachdem das Heidi sich vorgestellt hat, die Frau Rottenmeier sagte, dass sie essen sollte und dann gleich schlafen gehen sollte. So. Das Gesicht von der Lehrerin zeigt, dass die Heidi nicht anerkannt wird in diesem Haus. Ich glaube, auf dem Tisch hat sie weiße Brötchen gesehen. Ja, sie hat Hunger, muss jetzt essen. Brötchen mit der Suppe. Beim Abendessen oder Abendbrot, Heidi hat angefangen, Brötchen zu verstecken in ihrer Tasche. Diese Bindung zwischen Heimat und Frankfurt, ich glaube, diese Erstbindung war das Brötchen. Sie hat das Brötchen versteckt und gesagt, das kann ich die Brigitte geben. Brigitte ist, ich glaube, die Mutter von dem Junge, den mit Heidi gespielt hat. Und diese Brötchen war vielleicht für die viele Leute kindische Sachen. Aber das ist richtig Heimweh in dieses Brötchen. Ein Wolk hängt an der Spitze des Berges, mein Herz hängt an ihr. Das ist meine Heimat, mein Georgien, das Land der mächtigen Berge. Ich bin in Georgien, in einem Dorf geboren. Um unser Dorf sind ganz, ganz viele Berge, wo die Blumen blühen. Die Spitze von den Bergen und meistens mit weißem Schnee bedeckt sind, egal in welcher Jahreszeit. Wenn ich meine Augen zuschließe, kommt es vor, als sei ich in meinem Dorf. Und wenn ich die Augen wieder offen habe, es ist nichts mehr da. Also diese Bindung Brot, Heimat, also Brötchen, Brot, Heimat ist immer so geblieben und in Verbindung immer mit dem Großvater. Das heißt, Heidi ist in eine große, eine moderne Gesellschaft angekommen, wo alle Leute denken, aha, wir sind hier ganz anders. Heidi muss sich hier anpassen, sollte sich normalerweise anpassen, aber sie hat immer ihre Gewohnheit vom Heimat behalten. In meinem Garten, in meinem Vaters Haus, steht ein Kirschbaum. Das Baum bringt die Ernte früh im Mai, wenn ich geboren bin. Ich bin im Mai geboren. Meine Mutter hat dem Kirschenbaum meinen Namen Nino gegeben. Seitdem, dass ich nicht mehr in Georgien bin, hat die Kirsche von dem Baum noch keine gegessen. Als ich noch Kleinkind war und in die Schule ging, habe ich mich an die Spitze des Baums versteckt. Ich sah allen und sie sahen mich nicht. Heidi ist anders. Sie darf nicht mehr Heidi bleiben. Auch sie ist müde. Schläft sie ein. Mir war mir öbe billig ebs kuyas. Han tebi mukteba. Han azdeba. Где Heidi? По моему взгляду, ей было все равно, что говорит госпожа Ротмайя. Туам сицоцхлес, сицоцхле куя машин, сигудели рачандаба. Ве мама лекина анди кукисака абака анди анате анди на Франкфурт на Алман, самбо акуэнда гузинга на фами моси, бована на муана моси аки ката. И шего ла и ера ун ново мунду, порке тинян туду, казас, предиус, а катедрал. А катедрал, я. И... Quer dizer, lá tinha uma professora que dava aulas à Clara. Ela é partida na grande ville. Ela aí, tudo o que for. Mas o village, o sentimento do village, lhe é manqué. Ersten 10 Jahre durfte ich nicht in die Türkei. Und dann, ich habe schon mal dann wirklich abgeschaltet. Ich habe keine Heimat mehr. Türkei ist für mich dann vergessen gewesen. Heimat ist, wo ich willkommen bin, wo die Menschen mir handelt mich wie ein normales Mensch, nicht wie Dreck oder wie ein Fremder, oder sie sagen nicht, du solltest zurück zu Hause gehen, du passt nicht hier oder so. Ja, meistens, ich fühle mich dann mich wirklich wohl hier in Deutschland. Ich habe keine Sorge, irgendwann 12 Uhr, 10 Uhr meine Tür geklingelt und dann Polizei kommt, hallo. Wenn ich nach Kongo heute zurückkehre, ich werde auch Heimweh von Deutschland haben. Ich werde viele Sachen vermissen. Hier in Essen gibt es Ecke, wo ich richtig sehe, aha, das ist auch schön hier zu sehen. Ich werde die dort vermissen. Aber trotzdem, da sind meine Wurzeln. Ich kann die nicht vergessen. Man braucht nur Afrikaner zu beobachten, wenn sie nach Heim fliegen. Jeder weiß, dass in Afrika es gibt Armut. Jeder weiß, dass wir alles in Europa haben. In Europa gibt die materielle Sicherheit, aber die innerliche Sicherheit oder diese Freude fehlt immer. Wenn der Flug startet von Europa nach Heim. Die Leute, sie freuen sich so sehr, dass sie können nicht sitzen. Sie erzählen, das ist laut, Leute quatschen, Leute sind froh. Aber wenn wir zurückkommen, im Flugzeug ist wie ein Friedhof. Nächster Tag. Der erste richtige Tag im Haus in Frankfurt. Sie guckt das aus dem Fenster, wie das aussieht, versucht das Fenster aufzumachen, geht aber nicht. Das sieht auf jeden Fall fremd aus. Sie konnte nicht durch geschlossene Fenster springen, um draußen Vögel zu fangen. Sie war irgendwie in einem Körper eingeschlossen, lebendig begrabt, ohne jemals ein Fenster zur Welt geöffnet zu bekommen. Ich bin Nino Gamreglidze, die Schule trage ich Doppelname, komme aus Georgien. Seit 17 Jahren bin ich in Deutschland. Bin ich alleinerziehende Mutter, habe ich 4 Kinder. Vom Beruf bin ich Journalistin. Habe ich in Uni in Georgien studiert. Sie konnte nicht das sehen, was sie sehen wollte. Sie konnte nicht das finden, was sie suchte. Und was suchte sie? Sie suchte die Berge, sie suchte die Blumen, sie suchte Großvater, Peter. Also mir fällt die Sprache, das stört mich, wenn ich nichts sagen doch, aber so einfache, so was wir jetzt für Gespräch nur. Und das reicht für mich nicht. Ich habe so viele leer Papier, die muss nicht leer sein. Und auch Georgisch, das interessiert keiner. Nächsten Morgen, dann waren die am Frühstücken. Da saß Clara, Fräulein Rottenmeier und der Vater. Dann hat sich Frau Rottenmeier beschwert, dass das Kind nicht gut passen wird zu Clara. Hat versucht, ihn zu überreden, dass er die Heidi weg nach Hause schickt, wo er gefragt hat, die Tochter, wie findest du eigentlich Clara, die Heidi? Wo Clara geantwortet hat, dass die Heidi ganz schön lustig findet. Und er hat sich richtig deutlich ausgedrückt und sagte, dass die Frau Rüttmeier schon unterrichten gehen soll, gemeinsam mit Clara. Dann gingen die weg. Also mein Name ist Irina Schien. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin seit 5 Jahren hier in Deutschland. Habe ich Deutsch studiert in Usbekistan. Tja, bin Asylbewerberin. Wohne ich Langenfeld. Bin grün. bin grün und würde gern studieren zu dürfen. In dem Moment kam Heidi, wo der Vater sagte, tja, er sagte, wenn du fertig mit Essen bist, dann sollst du da lang gehen. Also er zeigte gegenüber mit dem Finger, wo sie gehen sollte. Das war aber komisch. Ich habe total gelacht, als sie den Tür nicht aufmachen konnte. Was auch in Ordnung ist, ne? Man wächst in so ein Dorf, wo... Ich kann noch an mich erinnern, als ich erstes Mal die Türen, die selbst aufmachen. Ich habe mir gesagt, ja, Irina, erinnerst du dich, als du in Frankfurt warst, als du in den Supermarkt rein wolltest und die Türen gingen nicht? Ich dachte mir, oh mein Gott, Gläser, die Türen aus Glas, wie soll ich aufmachen? Also das war das Gleiche. Ja, auf jeden Fall... Heidi war nicht so ganz interessiert, auch von dem Unterricht. Aber das Gute daran war, dass Clara doch an Heidi interessiert war und war begeistert von Heidi, obwohl sie nicht lesen konnte, obwohl sie nicht so gebildet war. Ja, ja. Aber sie war ganz froh und begeistert von Heidi. Also jemanden zu haben, eine Freundin. Genau. Und Heidi hat sogar noch erwähnt, no, nein, ich will doch zurück im Berg. Dann hat so Clara geweint, nein, du gehst nicht, sonst bin ich wieder alleine. Ja, ja. Ja. Ja. Die Clara sollte dann was vorlesen, während die halt ihr zugehört hat. Und währenddessen hat sie halt immer wieder Sachen entdeckt, die sie davor nicht kannte. Das war diese Klingel, auf die sie immer gedrückt hat. Oder der Vogel, der im Käfig war, warum der Vogel im Käfig ist, warum er nicht frei rumfliegt. Für Heidi, dieser Vogel braucht Freiheit, weil sie ist auch so gewohnt. Ja? Sie sieht, alles ist frei, diese Freiheit. Also ich heiße Mabwab Klima Matweta. Ich bin fast 50 Jahre im Kongo geboren, lebe seit 17 Jahren in Deutschland, habe zwei Kinder in Deutschland. Ich bin von Beruf Elektroingenieur, aber arbeite hier als Freiberufler, Sozialarbeiter, und ich betreibe einen Sozialdienst afrikanischer Migranten. Ich bin ein Mensch, der sich für Politik, Kultur und Bildung und Erziehung von Kindern interessiert. Ja, ich glaube, es reicht schon. Mehr will ich nicht sagen. Wie die Frau Rothemeier mit dem Kind umgegangen ist, sie hat das Kind nicht wie ein Mensch behandelt. Was ist das für ein Tier oder was ist das für ein Auto oder was ist das für ein Wesen? Das kann nicht lesen, das kann sich nicht benehmen. Und das Kind heißt Heidi, ja, und sie will, dass das Kind Adelheid heißt, wie die Mutter. Also das ist auch ein sehr schönes Bild, dieser Umgang mit Fremden. اونا رو عوض کرد خودش ولی همونطور موند ای تعلمی گاز کافا و فرما بعد از مدت ها ای بایران ای بانی سومینا فرما مو تیسی که نینه اینا که کلار غیلا ای بر ایچ که کریو کلار فلچلی بیس تکردک ساندر دوتران او بنا به یا سو کافو مو ای به مورا مو جنا مو توجیو مو نیم که خلو اینا نگوزنیان تا اونا اکمانی گارو مو و حجان دول که بلش رو فیالی رو جنا مو که Und diese Lehrerin war dann sehr streng. Ich glaube auch nicht, dass sie Kinder hat. Ich glaube, dass ihre Angst war, dass sie das vom Dorf, also das Verhalten, das Benehmen vom Dorf einfach in die Großstadt bringt und dass Clara sich dann daran gewöhnt und genauso ist wie sie. Mein Name ist Credo, 38 Jahre, Single, wohne seit 16 Jahren in Köln. Ich komme aus Agoy, das ist ein Dorf, 19 Kilometer von Lomé ist, unsere Hauptstadt. Ich habe selber die Flucht genommen. Heutzutage, ich kann nicht sagen, dass Togo ist eine Demokratie, aber das ging, jetzt ist besser. Ja, wir hatten 40 Jahre lang einen Diktator gehabt. Ich hatte Entscheidung getroffen. Entweder ich höre auf mit die politisch Manifestation und ich kann bleiben oder ich mache das weiter, aber ich muss wissen, ja, dass irgendwann mal werde ich verhaftet, dann ich werde die Flucht nehmen. Ich komme von der Uni und dann habe ich gesehen, dass es stand ein Auto von den Geheimleuten und eine Oma, der verkauft Reis, hat mich angehalten, sagt, ja, hast du dieses Auto gesehen? Sag ich, ja, sie suchen dich. Und dann bin ich nicht mehr nach Hause. Rothemeier, sie war überrascht von der Heidi. Ja, sie spielt die böse Rolle, aber ob sie eigentlich sehr böse ist, weiß ich nicht. Weil sie ist eine Majordom. Sie ist eine Gouvernante und Heidi kommt mit Einstellung, Benehmen und etwas, der nichts an dieses Haus passt. Und sie versucht, Heidi zu korrigieren, weil wir müssen auch nicht vergessen, wenn etwas schief geht, ja, sie trägt die Verantwortung. Ich kann sie nicht leiden. So eine eingebildete, arrogante Menschen mag ich nicht. Und besonders wenn das um ein Kind geht, ja. Gut, vielleicht Heidi hat es nicht gelernt, Heidi konnte nicht Hochdeutsch sprechen, oder was weiß ich, das ist aber gar kein Grund, sie so zu beleidigen. Also für mich persönlich, das ist Beleidigung. Wenn man sagt, oh Gott, wie sprichst du denn? Ich spreche so, wie ich kann. Sorry, das ist aber nicht meine Muttersprache. Das ist falsch. Ich wiederhole nochmal. Die Sprache muss nicht als Spiegelbild des Charakters sein. Das geht nicht. Wenn ich eine Sprache nicht beherrsche, oder das heißt, ich bin dumm. Das ist falsch. In meiner Klasse auch. Es ist so. In Deutsch habe ich 5. Ich schreibe Deutsch 5. Aber in anderen Fächern habe ich 2, 1 und so. Wenn am Ende des Schuljahres die Durchschnitt, wenn ich rechne, steht aus 2,1. Die Schulen, die können, die beherrschen die Sprache. Die kriegen Deutsch 2, 1. Aber am Ende, die haben 3,0. Ich fand das sehr lustig, weil ich habe die deutsche Sprache gedacht, dass es das nicht wirklich Sprachen ist, dass das Spaß ist und dass die Leute nicht wirklich reden. Und ich habe weil schnell gelernt, weil ich wollte gerne sprechen. Ich liebe sprechen. Aber ich fand es ganz schwer. Bis heute finde ich die deutsche Sprache schwer. Ah ja. Tedina macht die Tür auf, das Fenster auf. Und damit sieht die Heidi die neue Welt. Und dann sagt die Frau Rothemeyer zu Heidi danach, man spricht nicht mit dem Diener. Ja? Er kriegt nur Befehle und alles. Und als Adi Sebastian gesehen hat, sie hat mit Sebastian nicht gesprochen, sie hat nur Zeichen gemacht und hat Sebastian gefragt, wie kann ich das Fenster aufmachen? Und Sebastian fragt, warum kannst du nicht mehr sprechen? Sagt sie, ja, die Frau Rothemeyer hat mich verbieten, mit dir zu sprechen. Ja? Aber die beiden sind trotzdem ins Gespräch gekommen. Was ich eigentlich das Schönste von dem ganzen Film fand, war, dass die Diener sie geholfen hat von Heidi, und da kann ich eigentlich sehr gut mich einverlassen. In Deutschland ist wel okay, fremde Land mit fremden Sprachen und alles, aber es gibt doch immer Leute, die dich helfen. Ja, genau, der hat auch ein bisschen geholfen und ich würde immer geholfen, mein Ziel zu erreichen. Ja, heute ist aber mein Ziel noch nicht erreicht, aber mein erstes Ziel, den Zugang an der Bildung zu haben, ist aber dieses Ziel erreicht. Die haben mir damals geholfen. So, ich will auch das weitergeben. Und genau, mache ich es auch. In der Schule, ich bin da seit 3 Jahren. Ich wurde vorgestern als nochmal Schülersprecher gewählt. Es geht nicht einfach um einen guten Ruf in der Schule zu haben, sondern zurückzuzahlen, was ich am Anfang gekriegt habe. Und dann hat Sebastian Heidi nach oben genommen. Von da konnte sie vielleicht ihre Berge sehen. Das war Spaß gemeint eigentlich, dass sie von dort aus die Berge sehen kann. Und natürlich, ein Kind, kleines Kind glaubt alles, ist dann aus dem Haus gegangen. Die Stadt, die Autos, die Menschen, die Stimmung, das ist alles ein bisschen zu wild für Heidi. Im Hintergrund sieht man den Frankfurter Dom. Sie ist sofort im Dom oben gegangen und hat gesagt, ja, hier ist so viele Häuser und so viel, aber gibt's keine Bäume, keine Blumen, keine Berge. Wo sind die Berge? Wo sind die Berge? Heidi erwartete die Berge auch in der Stadt. Sie war schockiert. Sie haltete das als normal, dass überall die Berge sein musste. Bei Heidi, es geht auch nicht nur um die Bergen oder um Natur oder Schweiz oder... Nein, es geht um ihre Zuhause und sich wohlzufühlen. Es geht darum und es geht nicht nur um die Berge, nein. Und genau das hat mich tief angesprochen. Diese Frage ist mir ans Herz gegangen und irgendwo in die Ecke stehen geblieben. Ich glaube, sie war ein bisschen enttäuscht. Ja? Und als sie wurde auch zu Hause gesucht, aber der Mann, der im Dom war, der Wachmann im Dom, hat Heidi gefunden und sagte, ich musste nur schimpfen, weil es meine Pflicht ist, aber ich zeige dir etwas Schönes. Dann kriegt Heidi von dem Mann eine Katze, eine kleine Katze. Das ist auch die Verbindung Heidi, Heimat und Natur. Also wenn jemand die sieht, der kann nichts damit anfangen, aber eine Kaktusfeige, was bei uns Sabr heißt bei uns Geduld. Ich liebe diese Pflanze oder dieses Obst auch speziell, weil die ist so stachelig, aber der Kern ist sehr süß, hat Kerne, aber das ist so eine ganz besondere Frucht, also auch eine Erinnerung. Das ist das Gleiche bei mir. Dubai ist dieser Fluss. Wir können Adeu drin fischen, wir können Aquavi drin fischen, wir können Bolu drin fischen. Aglan können wir auch drin fischen. Hallo, es ist Zeit zu essen. Und genau, solche Sachen ist genau wie zu Hause bei mir. Im Gegensatz zu diesem Film haben wir viele verschiedene Essen. Ich komme aus Angola. Mein Heimatdorf heißt Lobito. Da hat man nicht alles. Also Frühstück ist selten zum Beispiel. Ja. Also nur eine Mahlzeit. Entweder man hat sich mal ausgesucht, entweder Frühstück oder Mittagessen oder Abendessen. Und zu der Zeit, wo ich da gewohnt habe, gab es sogar Krieg. Und mein Vater war ein Soldat. Ja. Und da, wo ich zum Beispiel 13, 14 Jahre alt war, dann war ich auch schon alleine. Also meine Eltern sind, also meine Mutter ist bei der Geburt gestorben und Papa habe ich gar nicht kennengelernt. Das kam von Afrika, wo ich auch 12, 13 war, habe ich auch das Gleiche gemacht. Ging auf die Straße und habe nach Job gesucht. Entweder Schuhe geputzt oder Autos gewaschen. Ich habe Glück gehabt. Da war ein Mann, wo ich bei dem gearbeitet habe. Der hat auch gemerkt, dass ich ein ganz schlauer Junge bin. Dann hat er mich gefragt, ey, warum gehst du nicht zur Schule? Und dann habe ich erklärt, dass man bezahlen muss. Und das kann ich mir natürlich nicht leisten, alleine. Dann hat er mich gefragt, ob ich bei dem leben will. Also als Arbeiter, für die Hausarbeiten dann zuständig und die Kinder aufpassen. Ja, und dann hat er... mich hier hingebracht. Der hat natürlich mit mir geredet, hat mir gesagt, ja, es gibt ja Länder, wo Flüchtlinge gut aufgenommen werden und auch manchmal sogar ihre Zukunft, wenn sie Ideen haben, auch gut machen können. Und dann hat er mir gesagt, da und da und da und da. Dann hat er gesagt, ja, wir gehen dahin. Dann hat er mich hier hingebracht. Dann ist er gegangen, ja. Dann ist er gegangen, der hat mich hier beim Jugendamt übergeben und dann war der weg. Depois disso, a Clara e a Heidi ficaram boas amigas. E depois veio o padre, acho que foi o padre que veio, que disse, olha, nós temos um cavalo e o cavalo ainda não tem nome. In Frankfurt erwartete Heidi eine völlig andere Welt. Dort lebt Heidi im Haus Sesaman, als Spielkameradin für dessen gelähmte Tochter Clara. Die Clara konnte nicht gehen. Sie war in einem Rollstuhl. Sie war einsam. Sie war richtig einsam und selbstbewusst war sie nicht, weil mit dem dieses Lehrerin könnte man nicht selbstbewusst zu sein lernen. Und am Anfang, als sie sich getroffen haben, fragt die Heidi, warum die Clara im Stuhl ist, als ob sie nicht gehen kann. Also sie war halt schon ziemlich direkt. Genau, genau. Bei uns, die behindert, sind nicht so, nicht besonders behandelt. Meine Cousine ist behindert, José. Aber der José ist genauso wie ein Kind, wie wir auch. Nur, sie kann nicht schnell laufen, wie wir. Aber wir behandeln José auch nicht so besonders. Ja, und deswegen, sie ist auch fresh, wie alle anderen auch. Sie schimpft auch, sie weint auch, wenn sie etwas macht, der mir nicht gefällt. Ich schlage sie, wenn ich Scheiße baue, ich kann mich schlagen. Das ist, sie hat keinen besonderen Status. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute, die behindert sind in Afrika, sie fühlen sich nicht so als behindert. Heidi befindet sich in einer Situation, wo sie nicht 100% akzeptiert ist von der Frau Rothemeier. Aber sie hat trotzdem es geschafft, die anderen den Mut gegeben, du kannst stehen und du kannst laufen. Du sollst nie aufgeben in das Leben. Klar, Gott muss alles entscheiden, aber man sollte auch einen Schritt dafür tun. Versuch immer, egal welche Weg möchtest du, sie zu entwickeln. Man muss nicht traumen. Ich sage das, nicht traumen. Verfolg die Realität. Schritt nach Schritt. Irgendwann, dann hast du dein Ziel. Aber man soll irgendwie was entwickeln. Ein Ideen, ein Konzept immer haben. Nicht immer traumen, der hat das gemacht, es muss irgendwie ihn machen. Nein. Du kannst das. Du kannst das. Ich glaube, unbewusst oder bewusst, die Heidi hat auch diesen Mut gesagt, ich werde irgendwann zurück und meinen Opa sehen. Und das Gleiche hat sie zu Clara weitergegeben, du wirst irgendwann laufen. Der Vater kommt nach Hause. Clara kann laufen, alleine, im Treppenhaus. Der Vater ist glücklich. Heidi wird umarmt von dem Vater. Und sie bekommt die Geschenke vom Vater. Ach, sie sieht so happy aus. Und auch ein bisschen traurig. Es ist zwar schön, dass man irgendwo ist, wo es besser ist. Mhm. Das wollte man, also das wollten wir auch. Und ja. Ich denke, auch wenn wir hier sind, Und der Stelle habe ich sogar fast geweint. Da war so, der Vater von Clara hat so ein Geschenk für Heidi mitgebracht. Das Geschenk packt sie jetzt aus. Ein Fotoalbum. Und da waren doch Bilder von Berg und ja, so. Ja, Heidi ja. hat das geguckt und geweint. Oh, das war so berührend, ja. Ja. Sie sehen die Fotos aus Heimat. Aus Heidis Heimat. Die Bergen. Das Haus sieht so ähnlich wie das Haus von Großvater aus. Die Kleine weint. Heimweh. Heimweh. Und in dem Moment, blöde Idee, ja, aber dann bin ich auch aufgestanden. Dann habe ich meine Mutter Bilder von meiner Mutter angeschaut und dann habe ich gesagt, ich will auch nach Hause. Sie läuft durchs Schlafzimmer, geht zum Fenster. Sie guckt nach außen und weint weiter. Da sind nur die hohen Gebäude, keine Berge. Heimweh. Dann ging es mit der Geschichte von... Schlafwandeln. Dadurch, glaube ich, dass sie Heimweh hatte, ist sie schlafgewandelt. Das wäre lustig, dass die Treppe unterkam und Schlaf. Ja, was ich so schön fand, war, dass sie zurückgekehrt ist, dass sie zurückgegangen ist. Und das gibt ein bisschen wie eine Hope, dass man je zurück kann gehen. Okay, ist nicht so vergleichbar, weil mein Land das Krieg ist, aber das ist einfach die Idee, dass man zurück kann gehen, finde ich schön. Yeah! Nächster Tag. Heidi ist sehr glücklich. Ein Koffer auf dem Tisch und sie packt ihre Sachen. Ein großes Stück Brot bekommt sie von der Tante. Das darf sie mitnehmen. Die Clara ist auch dabei. Sieht aber nicht so happy aus. Die kleine Freude ist weg, denkt die Clara. Nach ein paar Wochen ist sie wieder zurück zu den Bergen. Sie hat Heimweh gehabt, trotzdem sie alles gehabt hat in Frankfurt. Es gibt genug zu essen. Sie hat lesen gelernt, sie hat Freundschaft mit Clara und sie hat Clara geholfen zu laufen. Aber irgendwann mal, sie hat Heimweh nach ihren Bergen, nach ihrem Opa. Und sie ist irgendwann mal zurück. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fühle mich nicht wohl in Deutschland. Aber ich fühle mich wohl in Köln. Wenn ich heute entscheide, ich kann in Togo gehen. Aber ich will nicht zurück in diesem Dorf leben. Ich bin Deutscher, ich bin Franzose, ich habe togoischen Pass, ich habe deutschen Pass, ich habe französischen Pass heutzutage. Ich kann entscheiden, ob ich heute in Togo leben möchte, in Deutschland leben möchte, in Frankreich leben möchte. Ich bin frei. Niemand kann mir verbieten, in solche drei Länder zu leben. Aber ich gehe nicht zurück. Warum? Das heißt, Köln ist meine Heimat geworden. Sie stand auf einmal da. Sie ging direkt zu dem Kaspeter. Sie brachte ihm seine Wurst. Er hat darauf so riesig gefreut. Denn Wurst war groß und dick. Und für seine Mutter hat Heidi weißes Brot gebracht. Dann schickte die Geispeters Mutter sie zu dem Opa. Aber währenddessen waren der Pfarrer mit den anderen Kindern von der Dorf, hatten den Opa besucht. Und wollten ihn überzeugen, ja, dass er doch am nächsten Tag in die Kirche oder in die Gemeinde geht. Nein, ich gehe eigentlich nicht in die Moschee, aber... Ich denke, ein Glaube muss aus dem Herz kommen, nicht zum, wie du aussiehst oder ob du überhaupt Moschee geht oder so weiter. Und ich denke, du musst einfach nett sein zu anderen Menschen und einfach gute Hart haben und nicht einfach das Buch, das Koran folgen. Mein Lieblingsstil in Heidi war am Ende, when the Kirche die Großvater eingeladen, zurück in die Gemeinde zu kommen. Da hat er gesagt, da muss ein Wunder passieren. Ich gehe dahin niemals. Und wollte ja eigentlich gar nicht damit zu tun haben. Mit den Leuten. Und dann haben die das aufgegeben, sind die wieder zurückgekehrt. Aber Heidi war schon da im Haus, hat sich versteckt, hat die Pfeife sogar mitgebracht, stand auf dem Tisch. Na, plötzlich hat der Opa bemerkt, dass da eine neue Pfeife steht. Ja, steht. Und hat er bemerkt. Hat ja vorhin über Wunder so geredet, ne? Und dann hat er gesagt, ist das wirklich schon die Wunder, von der ich sprach? Und zum Schluss, also ganz zum Schluss, sind sie zusammen in die Kirche gegangen. Da waren die Männer sitzen in einem Platz, die Frauen sitzen in einem, die Kinder waren auch zusammen, die Mädchen und die Jungs. Und dann kamen die als Letzte rein. Und jeder hat eigentlich umgeguckt in der Tür, dass sie reinkommen. Und das war schön eigentlich. Da hat keiner Vorwürfe gemacht oder so. Und ich denke, die waren einmal, hat sich gefreut, dass die doch in die Kirche gekommen sind. Dieser Konflikt war, glaube ich, beseitigt, oder? Und dann haben die alle heiliges Lied gesungen, und zwar gemeinsam. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz milagre em mim. Ich glaube, wir wissen, wir haben zwar ein bisschen ausgelassen, aber weil wir uns nicht mehr daran erinnern können, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich, glaube ich. Heidi Heimat, Hörspiel von Robert Schön. Ja. Und dann war das die Ende, ne? Ja. Mit Hada Murtazavi, Irina Shin, Kaditi Azar Hoshang, Malta Erulu, Midia Mamo, Nino Gamreklidze Tateshvili, Robin Langdon, Credo, Mabwab Klemo Matveta, Mariam aus Somalia, einem Schüler aus der Republik Guinea, einer Frau aus dem Iran und zwei junge Männer aus Angola. Mit herzlichem Dank an Wolfgang Hirsch und Stefan Koppelmann vom Evangelischen Kirchenkreis Essen, Petra Kosberg von Teresa von Avila Haus Köln, Heinz Drucks, Flüchtlingsberatung Diakonie Roh Hellweg, Birgit Naujoks von Flüchtlingsrat NRW, Martin Betzola, Familie Kleemann sowie Dr. Harald Treptow. Die Produktion des Hörspiels wurde gefördert durch ein Arbeitsstipendium der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen. Mischung Roland Krosch, Mitarbeit Ricarda Franzen, Konzeption und Realisation Robert Schön. Produktion Hessischer Rundfunk 2013. Dramaturgie und Redaktion Peter Lehrmann.